Ich möchte Ihnen heute drei übernatürliche Vorfälle vorstellen, die zutiefst beunruhigend zu sein scheinen. Methamphetamin ist ein Aufputschmittel, eine verstärkte Version von Speed, 3,5-mal so intensiv wie Kokain. Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin. Methamphetamin, dreieinhalbmal so intensiv wie Kokain. Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin, Methamphetamin. Let's get on. Für dich, Sekunde. Was für dich, Sekunde. Monster. Na klar, Junge, bin ich beruhig. Boah, Freunde, Cordoba, du bist deutscher Pornstar. Marihuana. Boah, Freunde, Cordoba, du bist deutscher Pornstar. Na klar, Junge, bin ich beruhig. Boah, Freunde, Cordoba, du bist deutscher Pornstar. Na klar, Junge, bin ich beruhig. Boah, Freunde, Cordoba, du bist deutscher Pornstar. eins auf, du kriegst eins aufs Maul! Was?